Ja, dann sage ich mal einen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Interessierte, liebe Freundinnen und Freunde des Nahost-Themas. Ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid, dass einige tapfere Fußballfreunde den Weg trotzdem hierher gefunden haben, trotz dieses aufregenden Spiels heute. Und wir hoffen, dass dieser Abend mindestens so interessant wird. Und wir glauben, dass er auch wichtig wird. Zunächst also, mein Name ist Gisela Siebuch. Ich bin Mitglied der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft, bin dort im Vorstand. Dieser Abend ist organisiert vom Arbeitskreis Nahost, von der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft und wird bezahlt zusätzlich vom Bildungswerk der Böll-Stiftung und der Deutschen Klassenlotterie. Wir freuen uns sehr, um gleich auf das Thema zu sprechen zu kommen, dass Jamal wieder einmal in Deutschland und in Berlin ist und dass er uns sicherlich wichtige Dinge zu sagen hat. Aus der Einladung konnte man entnehmen, dass er sehr stark werben will für das Weltsozialforum, davon wird er auch sprechen, aber er will beginnen damit, dass er uns die Strategien Israels, die Israel entwickelt hat und die Israel anwendet, darlegt und welche Perspektiven sich daraus ableiten lassen oder welche Perspektiven wir haben. Und in diesem Zusammenhang spielt dann das Weltsozialforum eine größere Rolle. Darauf wird er auch also dann im Wesentlichen zu sprechen kommen, aber nicht als erstes. Wie immer wollen wir ihn anhören. Er hat eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht, damit man einige der Fakten vor Ort auf diese Weise besser im Auge haben kann und wird eben zu den Themen, die ich erwähnt habe, sprechen. Er ist dann selbstverständlich bereit, auch auf Fragen zu antworten, die hier aus dem Kreise noch kommen könnten.